Wir hörten vorhin von dem Schöpfergott und dieser Schöpfer ist auch ein heiliger Gott. Er kann keine Ungerechtigkeit und Sünde dulden. Und deswegen lesen wir in Psalm 24, Vers 3 eine Frage. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Nicht ein jeder. Und nicht so, wie man es gerade möchte. Mit anderen Worten, wer darf in die heilige Nähe Gottes treten? Wer darf? Wer ist würdig? In Vers 4 wird uns die Frage beantwortet. Derjenige darf in die Nähe Gottes treten, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Wer von uns Menschen hat schon unschuldige Hände? Unsere Hände sind ja so befleckt und beschmutzt mit verschiedenen Dingen, mit Diebstahl und mit Gewalttat, ja sogar mit Mord und Totschlag. Wer von uns Menschen hat schon ein reines Herz? Wie viele böse und schmutzige Dinge finden sich in unserem Inneren, wenn wir ganz ehrlich und offen uns gegenüber sind? Wer von uns ist schon immer in seinem Leben ehrlich und aufrichtig gewesen? Jeder muss bekennen und sagen, es ist schon mal vorgekommen. Ich hatte mal betrogen. Ich hatte mal schmutzige Dinge im Herzen gehabt. Nun, so in diesem Zustand können wir vor Gott nicht bestehen. Und deshalb kam der Herr Jesus als kleines Kind. Er kam, um uns zu versöhnen, uns sündige Menschen mit einem heiligen Gott, damit wir ihm in Zukunft, wenn unser Leben vorbei ist, mit Freuden begegnen können.